du mir? Wie bin ich dir geblieben? Einander weit, verzweifle ich nicht mehr. Ach, wenn du da bist, fühle ich, ich soll dich nicht lieben. Ach, wenn du fern bist, fühle ich, ich lieb dich so sehr. Wie bist du mir? Fühlte mich verloren, war total verworren. Klar zu sein ging mir wirklich ab. War total im Wahn. Alles falsch getan, alles falsch getan. Von an des alten Rad, geh zu mir und wart auf mich, aufs Licht. Kann es wirklich sein, ist es gut allein, ist es gut allein? Bist du mir? Wie bin ich dir geblieben? Nein, einander weiß, verzweifle ich nicht mehr. Ach, wenn du da bist, fühl ich, ich soll dich nicht lieben. Auch wenn du fern bist, fühl ich, ich lieb dich so sehr. Ach, wie bist du mir? Hab ich mich gesehen, kann ich jetzt verstehen. Na und war Leben wunderbar. Verlass des alten Rad, geh zu dir und mag alles, was wir sind. Denn wir sind Kinder ohne Sinn. Wahnvision gewinnt, lieben darf ich fühlen und sein. Nicht mehr allein, nicht mehr allein. Jetzt sind wir uns. Bin froh, bin bei mir geblieben. Nein, unsere Wahrheit bezweifle ich nicht mehr. Nun, da ich da bin, fühle ich, ich kann mich jetzt lieben. Nun, da ich klar bin, fühle ich, ich lieb dich so sehr. Ach, jetzt bin ich mir. Ach, jetzt bin ich dir.